Moin Moin, wir haben 22.14 Uhr und Donnerstag, den 19.11. So, jetzt geht's fast schnurstracks auf Weihnachten zu und ich bin immer noch wie gerädert, immer noch geflecht und morgen ist Freitag und ich habe mir mal eine Mikrowelle gegönnt und die müsste morgen eigentlich kommen, laut Sendungsverfolgung und ihr kennt es ja, Stress kaufen, ne? Wenn es einem nicht gut geht, dann kauft man sich was, bestellt was und was man eigentlich nicht braucht und nur wieder um ein gutes Gefühl zu haben und dann im Endeffekt bereut man es dann doch, ne? Aber ich kann sie ja zurückschicken. Ich habe ja 30 Tage Rückgaberecht und wollte ich immer mal haben, aber ich halte ja von Mikrowellen gar nichts, ne? Absolut nichts. Aber da ist ein Grill mit drin und dieser Grill soll hervorragende Pizzen machen. Naja, schauen wir mal. Also eigentlich viel zu früh zum Schlafen, aber ich muss irgendwie mal ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen und die Scheiße ist wirklich, dass die Fitnessstudios nicht aufhaben. Also sonst könnte ich mich da auspowern und ich wollte mich ja eigentlich auf meine Strandfigur für nächstes Jahr vorbereiten und hatte ja schon gute Arbeit geleistet in Borkum. So, wo ich jetzt hier war, habe ich wieder 3 Kilo drauf und bei mir ist es auch so ein Stressessen. Ne? Also ich esse ja eigentlich nur aus Langeweile und habe heute auch den ganzen Tag nichts gegessen. So, und eben habe ich mir noch eine Lasagne in den Ofen geschoben um, 19 Uhr und das ist dann natürlich dann auch nicht so gut, wenn man dann abends was isst. Aber ich muss auf jeden Fall noch ein paar Kilo runter haben, aber die Scheiße ist natürlich, also die Scheiße für mich ist halt, dass ich nicht ins Fitnessstudio kann und das wird auch, glaube ich, bis zum Ende des Jahres nicht mehr geöffnet werden. Mal schauen. Und morgen ist Freitag und mal gucken, ob ich es heute schaffe, von heute auf morgen ein bisschen länger durchzuschlafen und bei dieser scheiß Knoten in der Zunge durchzuschlafen. Und hatte zwar laut meiner Schlaf-App 7 Stunden geschlafen diese Nacht, aber bin wohl 3-mal wach geworden und mein REM-Schlaf ist auch nicht so prickelnd laut der Fitness-App Schlafüberwachung und scheiß der Hund drauf. Aber ich kann, also es ist so, seit 1,5 Wochen oder eigentlich schon seit 2,5 Wochen konnte ich nicht mehr richtig schlafen. Jetzt ist es noch schlimmer geworden und müssen wir mal schauen, wie das alles weitergeht. Jetzt geht es ja schnurstracks auf Weihnachten zu, dann kommt Silvester. Ja, das ist übrigens meine neue meine neue Mundschutz-Nasenmaske. Die müsste eigentlich morgen kommen oder Wochenende, Samstag. Also laut Sendungsverfolgung sollte die also schon seit 3 Tagen hier sein. Aber irgendwie stimmt da irgendwas nicht. Und dann hoffe ich mal, dass die genauso geil ausschaut wie hier auf dem Foto. Aber so von den Bildern, die ich im Internet gesehen habe, sieht die fast genauso aus. Und dann wollen wir die Leute mal ein bisschen zum Lachen bringen und das ist mein kleines Löwenherz und wir haben jetzt 20:10 und versuche schon seit Tagen, dieser scheiß Knoten, ich versuche schon seit Tagen abzuschalten und aber irgendwie habe auch noch so viele andere Baustellen hier noch, die ich noch abklappern, abarbeiten muss. Und bei mir kommt dann halt alles auf einmal. Und ich bin ja ein Löwe vom Sternzeichen. Dem oder uns Löwen, also mir als Löwe, schlägt alles auf den Magen und aufs Gemüt, auf die Seele. Schon wieder viel zu viel geraucht, aber heute kaum gehustet. Ich weiß, dass es bei mir am Rauchen liegt. Das ist halt die Scheiße, ne? Das ist halt dieser Stressrauchen. Hallo, Timo! Halt diese Stressrauchen bei mir. Und da kriegt man dann direkt wieder so eine blasse, fahle Haut, wird dann direkt oder sieht dann direkt wieder 10 Jahre älter aus. Das Fitnessstudio fehlt mir, weil da könnte ich auch unter die Sonnenbank gehen, kostenlos in die Sauna bisschen abschalten versuchen. Aber ich glaube, selbst wenn jetzt das Fitnessstudio auf hätte, ich weiß nicht, ob ich abschalten könnte, mich aufs Training konzentrieren. Na gut, eine Stunde auf dem Crosstrainer, ja, und dann Kopfhörer rein und dann gib ihm. War ja heute auch knapp 2 Stunden mit meinem Mäuschen unterwegs, und das lenkt dann schon so ein bisschen ab, ne? Besonders wenn man dann die anderen Besitzer trifft unterwegs, die anderen Hundebesitzer, und dann, ja, man kennt sich ja so langsam und erzählt halt über dies und das So, ich muss mal gucken. Ich bin am Überlegen, ich habe schon lange Zeit keinen Podcast mehr gemacht, ob ich da morgen mal die Zeit für nehme aber das ist bei mir dann auch so. Ich wollte eigentlich jeden Tag was machen, aber habe das von Borkum aus auch gemacht habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt mit den Leuten da, weil die das gehört haben. Ja, ich rede ja so, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Dann habe ich halt ziemlich oft gesagt: Hier sind nur Bekloppte, da stellen wir uns mal Jens dumm, ne, wenn wir mit den Jensen Bekloppten hier eingesperrt sind und so. Ne. Und die haben das irgendwie so nicht ganz verstanden, dass das so ein bisschen ironisch gemeint war. Und dann hatte ich dann auch einen Brief dann in meinem Postfach, dass ich das doch bitte zu unterlassen hätte. Wie gesagt, das ist eine Katastrophe alles. Die Leute verstehen nicht, wenn man was ironisch meint oder etwas aus tiefstem Herzen. Das ist halt, ja, kann man nichts machen. So, ich glaube, ich rauche mir noch eine. Ich habe schon mal wieder fast ein ganzes Big Pack auf. Muss man eben Handy nach unten legen. Alles eine Katastrophe ist das. Ja, Tag morgen, keine Ahnung. Also ich werde auf jeden Fall die Mikrowelle testen. Die kommt auf jeden Fall an, laut Sendungsverfolgung. Weil ich habe noch eine Pizza im Froster, und dann mal gucken, wie das wird. Ich sage, eigentlich brauche ich es ja nicht. Also eigentlich brauche ich es ja nicht. Also wann hole ich mir schon mal was in den Ofen kommt? Entweder eine Lasagne oder eine Tiefkühlpizza. Also meistens versuche ich ja frisch zu kochen, aber die hat auch einen Grill mit dabei. Müssen wir mal schauen. Ich muss mich jetzt mal zusammenreißen, nicht zu gähnen. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht huste. Obwohl ich gar kein Klümpchen im Mund habe im Moment. Ja, man muss sich halt so ein bisschen konzentrieren, und dann geht das dann schon. Aber ich könnte mich so in den Arsch beißen. Also wirklich, aber das gehört auch nicht hier auf Facebook und so. Aber ich wollte ja nicht, ich wollte nicht mehr, ne? dann habe ich mir dann doch ein bisschen Mut gefasst und ich hätte es besser nicht gemacht. Weil es gibt nur Stress naja, jetzt habe ich auch die Schnauze voll und ich will auch nicht mehr. Ich habe auf dieses ganze Gefühlschaos habe ich wirklich keinen Bock mehr. Und ja, wie gesagt, das gehört auch nicht hier auf Facebook. Das ist privat und ist eigentlich schon viel zu viel gesagt und geredet worden. Und jetzt muss ich mich mal ein bisschen aufrappeln wieder, soweit das eben noch geht, weil ich habe da immer ziemlich lange dran zu knapsen und aber ich will auch nicht mehr. Also da, wie gesagt, Bruce Willis immer, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ne? Und, man investiert zu viel und hört sich scheiße an, ist es eigentlich nicht wert, ne? Aber klar ist es das wert, wenn man was will. Dann kämpft man auch darum und aber irgendwann hat man wirklich keine Kraft mehr und dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst, als ob im Magen der Teufel los ist, dieses Kribbeln im Bauch, da spürst du es auch, ob man überschäumt voll Glück. Dieses Kribbeln im Bauch, das du nie mehr vergisst, als ob man zu viele Bronzestäbchen isst. Dieses Kribbeln im Bauch. Also ich merke gerade, ich habe gerade keine Raucherstimme und keine Hustenstimme. Wäre der perfekte Zeitpunkt jetzt, sich aufzurappeln, PC anzumachen und nochmal ein Lied aufzunehmen. Aber ja, ich denke mal, morgen früh ist meine Stimme wieder weg. Naja, scheiß da und drauf. Ja, wenn das nicht alles so traurig wäre, ne, das ist, aber wie gesagt, das ist live, ne, das ist das Leben und man kann keinen zwingen und mich konnte man auch nie was, ja doch, weiß ich nicht, also man hat mir auch schon oft Honig in den Mund geschmiert und dann war es halt dann doch ein Griff ins Klo. Boah, dieser scheiß Knoten in der Zunge. Aber das ist halt Leben und Leben lassen. Und obwohl ich habe immer versucht, nicht leben zu lassen. Ne? Aber naja, scheiß der Hund drauf. Ne? Wie gesagt, es geht jetzt aufs Wochenende zu. Und dann mal schauen. Also, geplant nichts. Keine Ahnung, es soll ja laut Wetterbericht, was sie heute Morgen bei FFN erzählt haben, soll es ja wohl schneien, aber naja. Ja, ich bin ja eh keine Frostbeule, ich habe immer Hitze im Körper. Also, wenn man mich neben sich liegen hat, dann braucht man keine Heizung. Also dann muss man eh das Fenster aufmachen und dann. Naja, scheiß da und drauf. So, meine Zigarette ist jetzt auch gleich vorbei. Und mal gucken. Ich glaube, einer Stunde könnte ich bei Coin Master nochmal meinen Bonus abholen. Aber kann ich auch morgen früh machen. Das ist ein total niveauloses Spiel. Also, wenn ihr was Niveauloses spielen wollt, dann spielt Coin Master. Das ist wirklich der letzte Schrott. Aber es macht Spaß, ne? Aber. Ja, das war's eigentlich und mal gucken, ob ich morgen ein neues Lied aufnehme, wenn meine Stimme wieder so ist wie jetzt und vielleicht nochmal einen neuen Podcast mache bei Oldenburg, deine Stadt. Oldenburg, deine Stadt bei Facebook ist meine Seite, also nicht Oldenburg, meine, sondern deine Stadt. Meine Stadt ist irgendwie so eine niveaulose Konkurrenzseite, deshalb. Ich sind die Einzigste und worüber ihr mich auch anschreiben könnt, wenn ihr auf Oldenburg deine Stadt geht, bei Facebook, da ist ein WhatsApp-Button und da kann man mich sofort kontaktieren. Ich glaube auch Leute, die ich blockiert habe, weil das mit meinem Account gar nichts zu tun hat. Ne? Ja, und das war's jetzt. Und ja, thank you for listening. Have a nice day. Und, boah, ich krieg schon wieder diese Porno-Stimme hier. Das mag ich gar nicht. Diese Porno-Stimme von Prince Charming. So, genau. Thank you for listening. Have a nice day. Bleibt mir gewogen und ja. Handy liegt immer neben meinem Bett, neben meiner Schlafcouch. Für wichtige Sachen und nicht wichtige Sachen, aber das wisst ihr ja selber. Und ja, ich bin raus für heute. Bleibt mir gewogen und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Ne? So, ich bin raus. Ciao.